Lied. Es ist kein Wehr und Waffen, ist kein Soldat, der Wache steht, kein Radar, das sich warnend dreht. Was kann es also schaffen? Zeit ein Lied, wo sich Raketen neigen, kann machen, dass die Menschen sehen, den Frieden als ihr Wort verstehen und Kriege als ihr Schweigen. Was kann in dieser Zeit ein Lied, kann nur im Arm.